möchten jetzt abschalten, sich tief entspannen, innere Ruhe und Ausgeglichenheit finden und ein zunehmendes körperlich-seelisches Wohlgefühl erleben. Machen Sie es sich so bequem wie möglich, schließen Sie Ihre Augen und lassen Sie nun einfach alles geschehen. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig und entspannen Sie sich mehr und mehr. Während Sie gleich eine zunehmende Wärme und Schwere spüren, werden Sie sich immer ruhiger, gelöster und entspannter fühlen. Vergessen Sie nun den Alltag und lauschen Sie nach innen. Sie können jetzt tiefer und tiefer sinken und gleich in einer wunderschönen Sommerlandschaft einen erholsamen Fantasiespaziergang machen. Atmen Sie ganz ruhig und gleichmäßig. Eine zunehmende Ruhe durchströmt Ihren Körper. Genießen Sie das angenehme Gefühl der Entspannung. Ihre Hände und Arme, Ihre Beine und Füße werden ganz wohlig warm. Angenehme Wärme kann durch Ihren ganzen Körper strömen. Ihre Hände und Arme, Ihre Beine und Füße werden jetzt immer schwerer. Ihr ganzer Körper kann angenehm schwer werden. Zunehmende Wärme und Schwere durchdringen bald jede Zelle Ihres Körpers. Vergessen Sie den Alltag, lassen Sie sich einfach fallen. Vor Ihrem inneren Auge verdichtet sich jetzt das Bild einer Sommerlandschaft. Blumenwiesen, Kornfelder, Büsche, Bäume, Wälder. In tiefen, gleichmäßigen Zügen atmen Sie die duftende Sommerluft ein und aus. Die Kraft der Natur strömt durch Ihren ganzen Körper und Sie freuen sich jetzt auf einen anregenden, erholsamen Spaziergang. Mit ruhigen Schritten gehen Sie vorbei an goldgelben Kornfeldern. Ein leichter Wind bewegt die Ähren sanft hin und her. Über den leuchtend blauen Sommerhimmel ziehen einige weiße Wolken. Das Wechselspiel von Licht und Schatten verleiht der Landschaft eine pulsierende Lebendigkeit. Während Sie die klare Sommerluft in tiefen, gleichmäßigen Zügen ein- und ausatmen, spüren Sie in sich eine zunehmende Ruhe und Entspannung, ein wachsendes Gefühl von Gelassenheit und Zuversicht. Sie lassen die Kornfelder hinter sich und gehen nun gemächlich über weiches, herrlich duftendes Grasland. Es gibt viele Wege, wie du innere Ruhe und Gelassenheit finden kannst. Und je tiefer du dich jetzt entspannst, desto besser wirst du lernen, deine unbewussten Kräfte und Möglichkeiten zu entfalten. Das tiefe Grün der Wiese ist von freundlich leuchtenden Farbtupfern bunter Blumen durchsetzt. Sie atmen die milde Sommerluft tief und gleichmäßig ein und aus. Hellgrüne Bäume und Büsche umsäumen die bunte Blumenwiese. Sie möchten sich jetzt ein bisschen ausruhen, entspannen, wohlfühlen. Da drüben steht ein gleichmäßig gewachsener Baum mit einem kräftigen Stamm und einem weiten, schützenden Blätterdach. In seiner Nähe sprudelt eine kristallklare Quelle aus der Wiese hervor. Hier möchten Sie verweilen, sich ins weiche Gras setzen und sich mit dem Rücken gegen den starken Baum lehnen. Sie haben es sich unter dem schützenden Blätterdach des hellgrünen Baumes ganz bequem gemacht. Hier wollen Sie die Ruhe der Natur genießen, völlig abschalten, sich tief entspannen und all Ihre unbewussten Kräfte und Möglichkeiten entfalten. Während Ihr Blick über das weite, tiefgrüne Grasland wandert, spüren Sie, wie Sie immer entspannter werden, etwas schläfrig, müde. Ihre Augenlider werden ganz schwer und Sie schließen jetzt Ihre Augen. Während Sie sich jetzt tief entspannen, fühlen Sie sich gelöst, frei und lebensfroh, ganz leicht und beschwingt. Sie sind unter Ihrem Baum eingeschlafen und möchten jetzt träumen von einem unbeschwerten Urlaubstag. Du liegst in einer Sanddüne am Meeresstrand und genießt einen unbeschwerten, traumhaften Urlaubstag. Ein tiefes Wohlbefinden und ein heiteres Lebensgefühl pulsieren durch deinen Körper und deine Seele. Die Sonne sinkt immer tiefer. Der glühende Abendhimmel taucht das Meer in warmes, rot-goldenes Licht. Die sanften Strahlen der Abendsonne streicheln deine Haut. Tief in deinem Innern spürst du Ruhe, Ausgeglichenheit und Harmonie. Dich bequem zurück und genießt das wunderschöne Farbenspiel des Sonnenuntergangs. Tief in deinem Innern spürst du Ruhe, Ausgeglichenheit, Harmonie. Du bist eins mit dir selbst und eins mit der Natur. zu lernen. Du kannst jetzt noch tiefer sinken, nach innen lauschen, deine unbewussten Kräfte und Möglichkeiten entfalten. Du bist frei zu lernen, wie du das Hier und Jetzt genießen kannst. Es gibt viele Wege, wie deine Gelassenheit und dein Selbstvertrauen stärker werden können. Erstaunlich, wie ruhig, entspannt und gelassen du sein kannst, sobald du deine verborgenen Kräfte und Fähigkeiten entdeckst und entfaltest. Du spürst jetzt deine innere Stärke, deine Gelassenheit, dein Selbstvertrauen. Deine Gelassenheit gibt dir innere Ruhe und Entspannung. Deine Unbeschwertheit überträgt sich auf deine Mitmenschen. Wirklich überraschend, wie ruhig, entspannt und gelassen du sein kannst, wenn du deinen unbewussten Kräften vertraust. Es gibt mir Entscheidungen zu treffen. Ich bin frei, vergangene Konflikte zu verarbeiten und interessante neue Wege zu gehen. Ich werde mich auf jeden Tag freuen, der vor mir liegt. Immer wenn du an diesen schönen Urlaubstag denkst, fühlst du dich ruhig und entspannt, gelassen und zuversichtlich, gelöst und frei. Auch nach deinem Spaziergang kannst du dich ruhig und ausgeglichen fühlen. Es geht dir gut, du fühlst dich ausgeruht, entspannt, stark, beschwingt und heiter. Du fühlst dich ruhig und entspannt, gelöst und ausgeglichen. Du bist entspannt. Allmählich verblasst der Sandstrand vor deinem inneren Auge. Du kehrst nun zurück zu deiner Blumenwiese, wo du unter den schützenden Ästen des Baumes eingeschlafen bist. Es geht dir gut, es geht dir gut, es geht dir gut. Du fühlst dich frei, frei, frei, frei, frei, frei, frei. Immer wenn Sie an diesen schönen Urlaubstag denken, fühlen Sie sich ruhig und entspannt, gelassen und zuversichtlich, gelöst, heiter und beschwingt. Allmählich können Sie von Ihrem Spaziergang zurückkehren. Sie haben sich tief entspannt und ihre unbewussten Kräfte entfaltet. Erstaunlich, wie gelassen und zuversichtlich man sich fühlen kann. Immer wenn Sie an diesen Spaziergang denken, können Sie sich ruhig und entspannt, ausgeglichen und gelassen fühlen. Die Sommerlandschaft verblasst allmählich vor ihrem inneren Auge. Langsam kehren Sie zurück in die Wirklichkeit. Erstaunlich, wie entspannt und ausgeglichen Sie sich fühlen. Allmählich nehmen Sie Ihre Umgebung wieder wahr. Bewegen Sie nun Ihre Hände und Arme, Ihre Beine und Füße und strecken Sie sich jetzt ein bisschen. Öffnen Sie nun Ihre Augen und fühlen Sie sich ruhig und entspannt, gelassen und ausgeglichen. Sie sind von Ihrem erholsamen und anregenden Fantasiespaziergang zurückgekehrt. Es geht Ihnen gut und Sie fühlen sich wohl. Genießen Sie jetzt Ihre innere Harmonie und Gelassenheit und fühlen Sie sich ruhig und zufrieden, ausgeglichen und entspannt.